Düsseldorfer Rockcafé. Heute mit René Jäger und mein Gast ist Tobias Wuttke, auch von Düsselwelle. Genau. Und der Leo Lietz ist heute nicht da, der Schade. Ist on Tour, aber ist nächstes Mal wieder da. Und wir gucken jetzt mal weiter. Die zweite Hälfte von dem 1964-Jahr, die Charts von den Top 100. Haha. Eine ganze Menge hier, aber erstmal starten wir durch mit Amapola von den Sputniks zum Wachwerden. Genau, wie immer. Tobi, 1964, die Charts in Deutschland. Ich habe hier einen Zettel, hätten wir eigentlich eine Beatles-Sendung machen können. Fast schon, ne? Unglaublich, genau. Die hatten Titel drin, I Wanna Hold Your Hand. Das war die Zeit der Beatlemania. Komm, gib mir deine Hand, einen deutschen Titel. Na klar. Von den I Should Have Known Better, A Hard Day's Night, Long Tall Sally, Can't Buy Me Love, If I Fail, Please Please Me, Misery. Und noch viele mehr. Unglaublich. Alles in 1964. Ja, 1963 weißt du ja noch, war fast war gar nichts. Ne? Beatmusik gab es nicht. Und wir haben dann jetzt mal einen Titel rausgesucht von den Beatles, der nicht so bekannt war, auch 1964. Und das Ding ist Medley, das heißt Kansas City und Hey, Hey, Hey. Genau. Hört sich doll an. Vom Album Beatles for Sale. My baby. Unglaubliche Musik, unglaublich gut. Das waren noch die Beatles in den Anfangstagen. Ja, in den frühen Tagen. Wir haben hier weitere Titel, Hippie Hippie Shake von Swinging Blue Jeans. Oh, da gibt's Swinging was ganz Blue Besonderes Jeans. Mit der Band. Ne? Ja, deren Original-LPs sind heute unbezahlbar, die Originaldrucke. Die sind viel teurer noch als die Beatles-Platten. Und wie viel hast du von denen? Ich habe keine von denen. Keine? Etwa jetzt die Einbrecher anlocken können. Die teuerste ist eine Live-Platte aus dem Kölner Tanzlokal Kaskade. Die kannst du überhaupt nicht bezahlen. Ich glaube, die ist irgendwie dreistellig oder so weit. Um die 800 Euro oder 900 Euro oder irgend so was. Waren die so bekannt damals? Nein, also bei diesen Beats-Sammlern ist das absoluter Kult. Wir hören die mal an. Hippie, Hippie, Shake von den Swinging Blue Jeans. Genau. Hippie Hippie Shake von den Swinging Blue Jeans. Den Titel haben ja viele gecovert damals. Ja, ja, die Beatles auch. Beatles unter anderem auch. Eben. Und der ist aber ein bisschen gefälliger gespielt als der Beatles-Cover-Titel. Ja, also die Beatles hatten ein bisschen mehr Wuptizität, wie der Kölscher sagt. Ja, ich finde den hier ein bisschen besser gespielt. Ach so, du Swinging meinst Blue Jeans. Ja, der ist ein bisschen sauberer, ja. Ja. Ja, in Berlin war auch Bruchstimmung, nicht nur die Lords gingen an den Start, Silvester 1964. Genau. Vorher schon, ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr, Drafi Deutscher. Oh. Das war ja immer so musikalischer Zwitter. Ne? War ja, der ein Beat oder war der kein Beat? Der hat so genau irgendwie dazwischen. Ne? Und mit deutschen Texten immer. Mit Marmorstein und Eisenbrich, ja, da war er dann etabliert. Obwohl der Leo hat ja mal gesagt, wenn du mit dem durch Berlin gegangen bist, war immer besser, 5 Meter hinter ihm zu gehen. Dann hast du mit nichts was zu tun, was der gerade anstellte vor dir. Und der hat ja auch einen Bezug gehabt zu Düsseldorf, ne? Drafi Deutscher, ja. Ganz großen Bezug. Der hat nämlich die Schlagersängerin Isabel Varell geheiratet. Aber dann haben die sich auch irgendwann wieder entheiratet. Ja, war heftige Entheiratung. Ja. Ne? Habe ich mal von dem Drafi Deutscher in Karlsruhe gehört, dass die ihn eigentlich auch mit Gerichtsvollzieher verfolgt hat, weil sie an irgendwelches Geld wollte. Ob der das nur gesagt hat, weiß ich nicht. Der war ziemlich daneben, da, wie wir den in Karlsruhe gesehen haben. Da war der im Hotel, da kam dann sein Manager rein, und sehr jung war der, und guckte einmal durch das Hotel und sagte, das Haus ist für Herrn Deutscher nicht passend. Und daraufhin sagte der Hotelier, ich mochte ihn damals schon nicht. Sehr gut. Aber der ist dann tatsächlich ausgezogen in ein anderes Hotel. Und hat gesagt, wenn das nicht funktioniert, komme ich nicht abends. Und das hätte er gemacht. Ne? Ja, klar. Da hätte ich den für angeguckt. Naja, da war eine harte Nummer, 1964. Mich wundert, dass das Leben von ihm noch keiner verfilmt hat. Hör mal, das wäre doch mal was. Da kannst du einen echten Film bringen. Ich hab auch Geld damit verdienen. Ich habe das mal nachgelesen, was der all angestellt und gemacht hat und wieder gelebt hat, auch in den USA. Der ja, ganz, das reicht. Ganz großer Songwriter in den USA. Ne? Der hat Country-Titel geschrieben, quer durch die Bank und sehr, sehr erfolgreich. Aber alles unter ja. Pseudonym. Der hatte ja hier mit seinem Fenster, mit seiner Fensteraffäre. Ja, ja, ja, ja. Deutschland ein bisschen Probleme. Ne? Er hatte Probleme mit Deutschland. Ja, hinterher war das okay, aber damals war schon heftig. Wir haben ja den ersten Titel von ihm rausgesucht, auch in den Charts 1964. Das muss man sich mal vorstellen, so lang her. Shake Hands, Drafi Deutscher. Ja, Tobi, war das jetzt Beat oder war das kein Beat? War schon ganz schön beatig, ne? Ja, deutscher Beat, ganz witzig. Ja, und er war ja wirklich einer von den Großen hier in Deutschland. Ja, das klar. Kann man so sagen. Und ich habe ja gesehen, in Karlsruhe, da waren 800 besoffene Tracker und wie die bei Marmorsteinen und Eisenbricht auf die Tische geklettert sind. Das war ein Erlebnis. Das war unglaublich. Ne? Also der hat da schon richtig Stimmung gemacht. Jetzt gehen wir mal zum nächsten. Manfred Mann. Auch, ja, aus Südafrika. Der hat immer gesagt, Rockzirkus, wollte eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Der wollte seine Musik abliefern und noch nicht mal am liebsten einen Fan sehen. Mit Autogrammen, der hat es nicht so damit. Ne? Mhm. Der hat sich immer sehr stark zurückgehalten. Ich kann mich erinnern, der war auch schon in Düsseldorf. Ich weiß nicht, ob es mit der Earth Band war oder damalige Zeit. Und 1964 tauchte der auch erstmalig in den Charts auf. Noch lange vor der Earth Band. Titel Du Wa Didi. Ach ja, klar. Hören wir auch mal rein. There she was, just walking down the street singing. Du Wa Didi Didi Dum Didi Do. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Du Wa Didi Didi Dum Didi Do. She looked good. Looked fine. She looked good. She looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do-wa-diddy-diddy-dum-diddy-do. Holding my hand just as natural as can be singing. Do-wa-diddy-diddy-dum-diddy-do. We walked on to my door. We walked on to my door. Then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're through. club nearly every single day singing. I was so happy and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hurt. She's mine. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Together nearly every single day singing. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hers, I'm hers, she's mine, she's mine, I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Hier ist immer noch Düsselwelle mit der Oldie-Kiste und mein Gast Tobias Wuttke ist ja auch hier. Immer noch da. Und meine Frage, Manfred Mann, der lebt immer noch, ne? Ja, klar. Macht der noch was heute? Och, kann schon sein. Also Oldie Nights hat er nie gemacht, habe ich nie gesehen. Damit hat er ja nichts am Hut. Dass er da auf, da muss er Autogramme geben, damit hat er nichts am Hut. Da muss er Geld verdienen, das war nichts. Das wollte er nicht. Aber so, dass man was gehört hat, wüsstest du auch nicht. Ne? Also in der letzten Zeit. Ich weiß auch nichts mehr. Ne? So, jetzt kommen wir mal zu der TTA. Kennst du noch, ne? Tobis Trauerabteilung. Au! Haben wieder ein paar Tote in der Rockszene. Ach, leider, zu beklagen, leider, leider, ne? Leider. Fangen wir mal an mit dem ehemaligen Gitarristen von Motörhead, Eddie Clark. Der ist auch verstorben. Jetzt kann er oben, können die wieder eine Band aufmachen, so langsam. Ne? Der zweite ist schon da. Die dann die Engelschöre wegpusten. Lemmy hat alles abgegrast schon da oben, alle Jungfrauen, wie das so hieß. Und ich habe mal lange gesucht, um einen Titel zu finden, den man hier in dieser Sendung noch spielen kann von Motörhead. Wo die Ohren noch dranbleiben. Ja, und habe ich einen gefunden, der heißt No Class. Der geht so gerade noch. Aha. Aber für Rock'n'Roll-Liebhaber ist das schon der Hammer-Titel. Na klar. Jetzt spielen wir No Class von Motörhead. Ein Gedenken an Eddie Clark. I'm Ich denke mal, jetzt sind alle wieder wach. Ne? Ja, das waren sie. Motorhead, Motorhead. Ja, aber das war einer von den Titeln, die noch so gingen hier in diese Sendung reinzunehmen. Aber wir machen weiter mit den Verstorbenen. Ach ja. Wen haben wir noch? Traurig, traurig. Hat mein Russischlehrer immer gesagt. Traurig, traurig. Ray Thomas von Moody Blues ist gestorben am 7. oder 8. Januar. Ist der erste von der Band, oder? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Es war jedenfalls der Sänger und Flötenspieler. Und wahrscheinlich war es auch der erste, der jetzt von der Truppe... Der hat mir auch einen ganz großen Titel, den hast du mitgebracht. Ja, klar, das ist Nights in White Satin. Das ist das Stück, was die Mädels damals so um 1970 auf den Partys besonders liebten. Und die ließen sich dann auch schon mal beim Klammerblues auch küssen. Ne? Das war schon ganz gut. Du alles so weißt, haben sie zwar schon mal hinterher bereut, aber der Song hat wahrscheinlich auch ziemlich viele Ehen gestiftet, wollen wir so sagen. Ne? Übrigens hat eine Titel andere... Titel von Motorhead hat die da geschieden. Übrigens hat eine andere Symphonic-Rock-Truppe hat das dann später geklaut unter einem anderen Titel, Poor Man's Moody Blues, nämlich Barclay James Harvest. Das ist im Grunde das gleiche Stück, ein bisschen anders nur. Und du hast den Titel mitgebracht? Ja, von der Original-Single übrigens. Die ist jetzt 50 Jahre alt, mehr als 50 Jahre alt. Die ist nämlich von 1967. Wer die Herzfrequenz jetzt mit Motorhead auf 150 hatte, der geht jetzt wieder runter auf 70. Genau. Genau. Bis gleich. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you. White satin, never reaching the end. Letters are written, never meaning to send. letzte Titel war die irische Band Cranberries. Und genau. Da ist die Sängerin. Und deren großer Hit, gestorben. Zombie. Die Sängerin ja, ist gestorben. Ja, und die Zeit, genau. Weißt du, wie und woran? Nee, das weiß bisher noch keiner. Vielleicht wissen wir es jetzt so gegen das Wochenende, vielleicht. Die suchen. Da ist irgendwie Autopsie angesagt. Genau. Die Zeit geht schnell rum. Das ist älter als 20 Jahre, das Stück. Ist also ein Oldie. Eine ganz neue Oldie zwar, aber... 20 Jahre passt ist das schon. Das ist schon mehr als 20 Jahre alt. Boah, hätte ich nicht von 94. Gedacht. Die saß ja. von gestern. Die Dolores war mitten in den Aufnahmen, als sie sie dann irgendwie in der Pause im Bad gefunden haben, tot. Ganz komisch. Ja, aber ich habe gelesen, dass sie vermuten, dass es kein Verbrechen war. Nee. Und was nehme ich an, vielleicht... Keiner weiß, was die genommen hat. So. Genau, dass sie was genommen hat. Genau, das ist wahrscheinlich das Problem. Ne? So, das Dolores war... O'Riordan, die tolle Sängerin der Cranberries. Die hat übrigens mal vor 3-4 Jahren im Flieger randaliert. Die hatte irgendwelche psychischen Probleme. Und da mussten sie festnehmen wegen... Krachmachens. Das wird teuer, wenn die Lippen dir landen. Ja, ja, teuer. Genau. Ja, ja. Aber bei den, bei Sängerinnen und Sängern, da machen die dann Mantel des Vergessens drüber, ne? In der Rheinischen Post stand es noch drin. Das war TTA, Tobis Trauerabteilung. Ja. Nächsten Monat mehr. Ich finde wahrscheinlich, die sind ja jetzt so alle viele. In so einem Alter. Ne? Ja, ist, die war noch nicht so alt. Nee, die war erst 46. Jung. Aber so die richtigen Rockmusiker aus den 60ern, die sind ja alle weit über 70. Ne? Ja, ja, klar. Mittlerweile. Da kommt noch einiges. Wir gehen mal zu einem zurück, der ist, glaube ich, auch schon tot, Roy Orbison. Ja, klar ist der tot. Lebt nicht mehr. Und der war ja auch ein komischer Musiker so. Der war immer der trug immer eine Sonnenbrille. Der war immer kurz vorm Durchbruch. Ne? Und ja, dann ja, ist der wieder abgestürzt. Ja. Ja. Und dann mit diesem Titel hier, Pretty Woman, da war er wieder mal so ganz ja, oben. Ja, ganz oben. Und danach war er wieder ganz unten. Ja. Ja, die Sonnenbrille hat er von dem Heino abgeguckt. Ne? War der mal in Deutschland? Düsseldorf keine Ahnung. Hat er geguckt. Keine Ahnung. Heino, die sagt, so muss er auch rumlaufen. Ne? Das ist schon irre. Aber der hat wirklich so den richtigen Durchbruch, hat er... Hinterher noch ein bisschen gehabt mit dem George Harrison, hat er als Traveling Wilburys. Ja, mit Wilburys. Den Traveling Wilburys. Mit Bob Dylan. Da waren Jeff sie auch noch mal ganz oben. Ne? George Harrison und Roy Orbison und noch einer. Aber so richtig den Durchbruch hat er leider nicht geschafft, war ein toller Musiker. Genau. Und wir spielen jetzt den Titel Pretty Woman. Late. There'll be tomorrow night, but wait. Robinson, der war auch erstmalig 1964 in den Charts. Ja. Der ist auch so mit der Beatwelle irgendwie hochgekommen. Genau. Auch 1964 erstmalig in den Charts, die Rolling Stones. Ja, klar. Muss man überlegen, die Beatles hatten schon 10 Titel da drin. Ja. Dann kamen die Stones das hinterher. Die Qualität noch. Der Bad Bands, ne? So sagt das aus. Ja, nur die Beatles gab es auch schon länger. Ja, die gab es etwas länger. Und die Stones waren mit dem Titel It's All Over Now präsent, 64 ja. in den Charts. Und dann hängen wir direkt mal einen dran. Dave Clark Five. Och, mit ja. Glad All Over. Kennst du auch noch den Titel? Ja, klar. Der war auch schon richtig gut gespielt. Ja, ne? ja. Gibt es die auch noch? Dave Clark Ach, Five? Was? Weiß gar nicht mehr. Ne? Stones gibt es ja immer noch. Ja, so klar. So ein Rumpf-Stones-Rest, die hier spielen. Und Dave Clark Five habe ich eigentlich auch nichts mehr von gehört. Nie wieder. Die zwei Titel hängen aneinander. Die Dave Clark Five waren damals eine große Nummer, weiß ich noch. Ja, aber die haben auch nicht so lange durchgehalten. Nein, aber in den 60ern waren die eine große Nummer. Stone Sets, It's All Over Now und Glad All Over, Dave Clark Five. Because I used to love her, but it's all. Tobi, wir sind kurz vorm Feierabend. Och. Der Düsseldorfer sagte, Zicke ist rum. Boah, das ging ja aber schnell. Immer sehr schnell, ja. Dave Clark Five war auch eine sehr bekannte Band. Ja, damals auf jeden Fall. Zeit, ne? Und Stones, naja, brauchen wir nichts erzählen. Die sind ja heute noch oben. On top. On top, genau. Ja, klar. Obwohl, so doll finde ich sie nicht, was die abliefern. Aber ist die Geschmackssache. Darfst du nichts gegen sagen, ist Kult. Ne? Ja, klar. So, ich habe jetzt noch hier zwei Sachen. Und zwar haben wir den Wunsch, die Lords-Titel vergessen am Anfang. Den die kommen wir jetzt am Schluss. Und die machen wir jetzt. Ein Titel gewünscht diesmal und das ist ein relativ kurzer Titel. Das ist Fire. Ich glaube auch so 1964. Könnte hinhauen. So um die Kante 65. Ja. Das spielen wir auch noch. Und am Schluss haben wir dann noch den Tony Sheridan mit Skinny Minnie. Ach ja, mit denen haben die Beatles mal aufgenommen. Ja, ja, ich habe mal so ein Interview gelesen, dass ihm das alles am Hintern vorbeiging, der fünfte Beatle und so. Aber ich glaube, das hat ihn doch ganz schön getroffen, ne? Dass die nicht mit ihm weitergemacht haben. Die waren ja für ihn eine reine Begleitband damals. Ja, damals, ne? Klar. Und er wollte ja immer mit da rein und die wollten aber nicht so recht, weil er schwierig war. Ne? Ja, ja, ja. Vor allen Dingen vom Stil her war das eben auch noch ein bisschen rückwärts gewandt. Ja, der war auch menschlich ziemlich schwierig. Ne? Ja. Und da haben die lieber gesagt, alleine und haben den halt nur mal begleitet bei zwei, drei Titeln. Und da hat er gesagt, also es ging ihm alles am Hintern vorbei, aber so ganz glaubhaft war das nicht. Ich glaube, der hat doch schwer gelitten, dass er da nicht bei war. Ne? Naja, so ist das im Leben. Ne? Mir bleibt dann nur noch zu sagen, diese Oldie-Kiste war eine Produktion der Düsselwelle. In der Technik heute der liebe Norbert Marbach. Vielen Dank. Mein Gast Tobias Wuttke. Genau. Am Mikrofon, wie immer, René Jäger. Und wie gesagt, der Lordswunsch Feier, den spielen wir jetzt. Und wer auch nächstes Mal ist der Leo Litz von den Lords ja wieder dabei. Das wollen wir hoffen. Ja, und wer da einen Titel hören möchte, kann das mailen an rj@duesselwelle.de. Wir spielen den dann, aber nicht so ganz skurrile, die ich drei Tage suchen muss. Ne? Gängige Titel, gängige. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank in die Technik. Und Dankeschön, zwei schöne Dankeschön. Titel jetzt, Feier und Tony Sheridan mit Skinny Mini. Da hat er immer mit abgeräumt, Skinny Boah. Mini. Tschüss, tschüss. Tschö. Every day I start once more to play a game of fire. No joy in living if I live just like a liar. No one knows just what this means, 'cause I live like a stranger. I am glad to live this life and I'll accept the danger. Fire, fire. Hey, fire. Odis declamis et grata sigilla pudicio, paucis ostendigemis et laudas non ita nutritius, quid miser egi, quid volui. When I drive 100 miles an hour,